Sie hören Dr. das Musikradio. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Das Dakota Building in New York City wirkte auf mich immer sehr bedrückend, wie ein Hexenhäuschen, nur sagen wir mal in riesig. Trotzdem hätte ich es gerne mal von innen besichtigt. Geht aber nicht. Auch Filmen ist im Gebäude strengstens untersagt. 1968 drehte ein gewisser Roman Polanski den Film Rosemary's Baby, in dem Menschen in einem Apartmenthaus namens The Bramford wohnen. Einige der Außenaufnahmen zeigen das Dakota. Im Gebäude selbst durfte nicht gedreht werden. 2006 erschien der Film The Killing of John Lennon. Der Südeingang, in dem John Lennon erschossen wurde, wird gezeigt. Vom Inneren des Gebäudes nix. In der folgenden Stunde erzähle ich ein wenig über einige der Besucher dieses Gebäudes, die mit Musik zu tun haben. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm legal alien, I'm safe. Sting sang hier diesen Titel. Der Englishman in New York, der Legal Alien. Er ist legal da, er darf hier einreisen. Oder zumindest da, das damals, als er eingereist ist, noch kein Problem. Aber er fühlt sich trotzdem wie der Englishman in New York, also so ein bisschen wie der Außenseiter. Sting wohnte oder wohnt noch in New York im Dakota Building. Warum wurde es Sting erlaubt, ein Apartment im Dakota zu beziehen? Eine Art Aufsichtsrat oder Eigentümervertretung bestimmt, wer da wohnen darf und wer nicht. So wurde zum Beispiel 2005 Melanie Griffith und Antonio Banderas wurden abgewiesen. Oder Madonna oder Cher oder Gene Simmons von Kiss. Na gut, kann man verstehen. Billy Joel kann man nicht verstehen. Oder Carly Simon. Also was dazu beiträgt, dass jemand da wohnen darf oder nicht, wie gesagt, scheint wohl eine Art Geschmacksfrage zu sein. Alleine um das Geld scheint es nicht zu gehen, denn auch Billy Joel und Carly Simon dürften sich ein Apartment im Dakota auch, wenn solche Beträge über die Theke gehen von, sagen wir mal, 20 bis 50 Millionen Dollar, dürften da drin sein. 1975 zogen die Lennons ein, auch wieder Briten, zumindest John Lennon. John und Yoko. 1980 wurde Lennon vor dem Gebäude erschossen. People say I'm crazy. From ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels. Um mal ganz ehrlich zu sein, wenn man so eine Sendung macht und sagt, ich erzähle was über die Künstler, die da gelebt haben und mit Musik zu tun hatten, ob die alle bekannt sind. Ich meine, das Haus existiert nun 134 Jahre, 1884 wurde es fertiggestellt und seit diesem Zeitpunkt haben da unendlich viele Menschen gewohnt. Von einigen ist bekannt, dass sie da gewohnt haben, aber auch gar nicht, wie lange sie darin gewohnt haben, ob sie es verkauft haben oder verschenkt oder wurde es vererbt oder sowas. Also das ist schon ein interessantes Gebäude. Möglicherweise gibt es irgendwo ein Buch über das Dakota und da wird das alles aufgeführt. Ich kenne es jedenfalls nicht. Man kann nur hoffen, dass innerhalb dieser 134 Jahre schon mal ein bisschen irgendwas am Interieur gemacht wurde. Ich glaube schon, denn dafür sind diese Dinger wirklich viel zu teuer, viel zu teuer. Aber es muss wirklich wunderschön sein in diesem Gebäude. Ich war immer ein Fan von Lauren Bacall. Sie kennen sie wahrscheinlich auch. 1924 geboren in der Bronx in New York. Ihre schönsten Filme drehte sie zusammen mit ihrem Ehemann Humphrey Bogart. Sie hatten 1945 geheiratet und blieben bis zum Tod von Bogart 1957 zusammen. 1961 kaufte sich Bacall ein Apartment im Dakota und starb darin 53 Jahre später, im Jahre 2014, im Alter von 93 Jahren nach einem Schlaganfall. Ihre Wohnung wurde später für 26 Millionen Dollar verkauft. In New York spielte Lauren Bacall dann noch in Musicals mit. Zum Beispiel aus einem Musical stammt das, was ich hier spiele. Da singt sie und da zeigt sie, dass sie das sehr gut kann. I Wrote the Book von Lauren Bacall. To name me Woman of the Year wasn't what you'd call a fluke. I understand I won it in a breeze. So the ladies should be thrilled. Their expectations are fulfilled. As I'm broadening my field of expertise. I wrote the book on how to be cool. I wrote the book on how to be strong. I wrote the book on how to interpret the news and never be wrong. I wrote the book on how to be tough. I wrote the book on how to be terse. I wrote the book on every subtextual phrase in Eliot's verse. I wrote the book on how to have class. I wrote the book on how to have clout. I wrote the book on reading government pamphlets and doping them out. So when it comes to losing a man, you'll find it unsurprisingly true. But last week, I wrote that book too. And Cairo by night. I wrote the book on how to be chic. I wrote the book on how to be smart. I wrote the book on how to evaluate trends in fashion and art. I wrote the book on how to have style. I wrote the book on wisdom and wit. I wrote the book on every great English statesman from Cromwell to Pitt. So when it comes to losing a man, you'll find it unsurprisingly true that last week I wrote that book too. So when it comes to losing a man, it should be unsurprising to you to note that I wrote that book. Woman of the Year hieß dieses Musical, in dem Lauren Bacall eben die Frau des Jahres spielt. I Wrote the Book war eine wirklich wunderbare Nummer von ihr aus diesem Musical. Der nächste, von dem ich was erzählen will oder auf den ich einfach mal hinweisen will, ist ein Mann, der heißt Bob Crewe. Da werden Sie sagen, Bob Crewe kenne ich doch überhaupt nicht. Da spiele ich Ihnen erstmal was vor aus dem Jahre 1967. Mit dieser Platte hat er sicher nicht das Geld verdient, um ein Apartment im Dakota zu kaufen. Aber es gehört zu einem Gesamtpaket. Hier kommt Bob Crewe Generation mit dem Titel Music to Watch Girls By. Als diese Platte 1967 in die Hitparade kam, war Bob Crewe schon ein gemachter Mann. Er ist geboren im Jahre 1930, irgendwo in Newark in New Jersey. Robert Stanley Crewe, ein Songschreiber, ein Tänzer, Sänger, Manager und Record-Producer. Und vor allen Dingen wurde er bekannt zusammen mit einem Kumpel, der hieß Bob Gaudio. Und diese beiden haben jede Menge Hits geschrieben, zum Beispiel für die Four Seasons, Sherry, Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man, Rag Doll und viele, viele andere. Zum Beispiel aber auch The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, das war ein Hit für Frankie Valli von den Four Seasons. Oder I Make a Fool of Myself oder I Can't Take My Eyes Off of You. Beides Hits für Frankie Valli. Und Bob Crewe hat, nachdem er nicht mehr mit Bob Gaudio zusammengearbeitet hat, mit anderen zum Beispiel so ein Nümmerchen geschrieben wie Lady Marmalade mit La Belle, 1974 eine Nummer 1 in den USA und 2001 nochmal, dann mit Christina Aguilera, Lil' Kim, naja, und Pink. Mensch, hat der Kerl ein Geld eingesammelt in seiner Zeit. Als er dann starb, ebenfalls wie Lauren Bacall im Jahre 2014, wohnte er allerdings nicht mehr im Dakota. Da wohnte er schon lange irgendwo in Maine. Hier kommt eine von den Kompositionen von Bob Crewe zusammen mit Herrn Gaudio. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Im Original auch ein Titel von Frankie Valli. Aber ich spiele jetzt die Version, die wir auch eher kennen, von den Walker Brothers. Songschreiber und Tänzer, so wie Bob Crewe, der passt natürlich schon besser in das Dakota Building als Gene Simmons von Kiss, der bemalt durch die Gegend läuft und die Zunge rausstreckt und das halben Meter oder zwei oder sonst irgendetwas. Und dann kommt Bob Crewe, naja, das ist schon was ganz anderes. Oder kommt Roberta Flack. Die hat Musikpädagogik studiert und hatte sich vorbereitet auf eine klassische Pianistenkarriere. Aber dann wurde sie von jemand entdeckt, als sie in den Bars in Washington spielte, in Nachtclubs. Und man sagt, Mensch, die Frau hat doch eine tolle Stimme. Und schon war sie eine erfolgreiche Songschreiberin und auch eine erfolgreiche Interpretin. Und als John Lennon und Yoko Ono 1975 ins Dakota zogen, ist Roberta Flack ebenfalls eingezogen. Und die passten natürlich vor allen Dingen Yoko Ono und dann Roberta Fleck. Die passt natürlich wunderbar zusammen. Hier ist Roberta Fleck mit einem ihrer großen Hits, Killing Me Softly with His Song. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He said. 1975, als Roberta Flack dann ins Dakota einzog, hatte sie gerade vorher den Grammy gewonnen. Wahrscheinlich hat das dann die Eigentümer angehalten zu sagen, jo, die junge Frau, die ziehen wir uns an Land. Ein tolles Lied, dieses Killing Me Softly with His Song. Das hat nicht Roberta Flack geschrieben. Sie hat es gesungen, aber sie hat es eben nicht geschrieben, sondern eine gewisse Laurie Lieberman, eine Sängerin, eine amerikanische, war irgendwo in Kalifornien in einem Konzert von dem Sänger Don McLean und war von ihm und dessen Art, Lieder zu singen, so angetan, vor allen Dingen von dem Lied Empty Chairs, dass sie davon Norman Gimbel, dem Texter, und Charles Fox, dem Songschreiber, erzählte. Und die beiden sind dann hingegangen und haben dieses Lied hier geschrieben, Killing Me Softly. Und mit Laurie Lieberman ist das überhaupt nichts geworden. Und Roberta Flack hörte auf einem Flug von Los Angeles nach New York, hörte sie diesen Song von Laurie Lieberman und sagte sich, boah, das ist ein tolles Lied, das kann ich besser machen. Und in der Tat, niemand kennt die Version von Laurie Lieberman, aber die von Roberta Flack, die kennt man. Kennen Sie Rosemary Clooney, da ist doch was, der Schauspieler, da gibt es doch so einen Schauspieler, George Clooney, ist der verwandt? Jawohl, George Clooney ist der Neffe von Rosemary Clooney. Und die singt jetzt hier erstmal die Nummer Come On My House. Und das Ganze war 1951 eine Nummer 1 in den USA. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum, and every god I do. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes, eh? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you marriage ring and a pomegranate, come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear and I love your hair, eh? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you East Side. Come on to my house, I'm gonna give you everything, everything, everything. Come on to my house. Anfang der 50er Jahre war Rosemary Clooney in den USA überaus erfolgreich. Nicht nur als Sängerin, auch als Schauspielerin, geboren im Jahr 1928. In den 50er Jahren gehörte sie zu den populärsten Künstlern in den gesamten USA. Sie begann in den späten 40er Jahren in der Band von Tony Pastor. Dann kam dieser Hit hier, den ich gerade spielte, Come On To My House. Klingt schon ein bisschen wie die Hexe, die sagt, komm doch rein in mein Knusperhäuschen, ich habe hier ganz leckere Sachen für dich. Dann kam Harvest Much, auch Nummer 1. Botchamy war Platz 2. Hey There, wieder Nummer 1. This Old House war wieder Nummer 1. Und Mambo Italiano war ein Top Ten in den USA, Nummer 1 in Großbritannien. Ihren Titel Mambo Italiano, den spielten viele amerikanische Radiostationen nicht. Begründung, it did not reach standards of good taste. Trotzdem wurde die Platte ein Top-10-Hit und mit Gold ausgezeichnet. Die Käufer sahen das wohl ein wenig anders. Als Schauspielerin wirkte sie in mehr als 50 Filmen mit, darunter Hey Come the Girls oder Here Come the Girls mit Bob Hope oder White Christmas mit Bing Crosby. Zweimal war sie mit José Ferrer verheiratet, von 1953 bis 1961 und dann wieder von 1964 bis 1967. Nach einer längeren Periode persönlicher Schwierigkeiten tauchte sie Ende der 70er Jahre als erfolgreiche Jazz- und Balladensängerin wieder auf. Sie trat bis in die 90er Jahre auf. 1951 war sie sehr erfolgreich in der Carnegie Hall und 2002 erhielt sie den Grammy Lifetime Achievement Award, also den Grammy für ihr Lebenswerk. Wenig später starb Rosemary im Juni 2002. Zusammen war sie also mit José Ferrer, der wiederum war ein erfolgreicher Schauspieler, ein Oscar-Gewinner für seine Rolle in Cyrano de Bergerac. Da gab es 1950 einen Oscar. Und einmal war er auch in der Pop-Hit-Parade, und zwar mit einer Nummer, die hieß Woman. Auf der anderen Seite der Platte war Rosemary Clooney mit Man. Also sie erzählten sich sozusagen gegenseitig ihre Ansichten von Frau und Mann. Und sie konnten ja dazu auch was sagen, denn wie gesagt, sie waren ja zweimal verheiratet. Hier ist José Ferrer mit My Woman. Oh, woman, oh, woman, oh, what can she be? Whatever she is, she's necessary. Woman is something both evil and good, but too complicated to be understood. An angel when loving, a devil when mad. A woman can make you both happy and sad. Can she be? Whatever she is, she's necessary. Afraid of a cricket, she'll scream at a mouse, but she'll tackle a husband as big as a house. She'll take him for better, she'll take him for worse. She'll bust his head open and then be his nurse. Can she be? Whatever she is, she's necessary. She's bashful, deceitful, keen-sighted and blind, simple and crafty and cruel and kind. In the morning she does, in the evening she don't. You're always a-thinking she will, but she won't. Oh woman, oh woman, oh what can she be? Whatever she is, she's necessary. Sie hören Popstop. Girls, turn this record over and listen to the wife's side. Nein, das machen wir jetzt nicht. Sie hören Popstop, das Musikradio. This old house once knew his children. This old house once knew his wife. This old house was home and comfort as they fought the storms of life. This old house once rang with laughter. This old house heard many shouts. Now he trembles in the darkness when the lightning walks about. Ain't you gonna need this house no longer? Ain't you gonna need this house no more? Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor pain. Ain't gonna need this house no longer. He's a-getting ready to meet the saints. This old house is a-getting shaky. This old house is a-getting old. This old house lets in the rain. This old house lets in the cold. Oh, his knees are a-getting chilly, but he feels no fear of pain, 'cause he sees an angel peeking through a broken window pane. Ain't you gonna need this house no longer? Ain't you gonna need this house no more? Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to oil the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house thunder. This old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is a-getting feeble. This old house is a-needing paint. Just like him, it's tuckered out, but he's a-getting ready to meet the saints. Ain't you gonna need this house no longer. Ain't you gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got time to order the hinges nor to mend the window pane. Ain't gonna need this house no longer. He's a-getting ready to meet the saints. Ready to meet the saints. Na, die hohe Kunst war das hier sicher nicht, aber überaus erfolgreich. Drum durften sie auch wohnen im Dakota, in New York City, in Manhattan. Nummer 1 war das hier, was ich gerade spielte. Nicht das Original, aber sehr erfolgreich. Nummer 1 in den USA, Nummer 1 in Großbritannien. Das alte Haus von Rocky Docky hieß dieses Stück damals bei uns. Rosemary Clooney war das noch. Mal der, der jetzt kommt, der ist vom Anspruch her natürlich schon jemand ganz anders. Leonard Bernstein, geboren 1918, Komponist, Pianist, Dirigent. Er stammte aus Lawrence in Massachusetts. Ab 1945 schrieb er Musik für Broadway-Shows, zum Beispiel für Peter Pan, 1950 Candid, 1956 und 1957 schrieb er die Musik zur West Side Story. Der Text stammte von Stephen Sondheim nach Shakespeares Romeo und Julia. Von 1959 bis 1969 war Leonard Bernstein Chefdirigent der New Yorker Philharmonic Orchestra, des Philharmonic Orchestras. Bernstein schrieb auch Symphonien, Ballette, Bühnen und Filmmusicals. Und wenn jemand die West Side Story geschrieben hat, ja Mensch, dann muss er natürlich auch an der Westseite des Central Parks wohnen. One Hand, One Heart kommt hier aus der West Side Story, gesungen von Kiri Tikanawa und José Carreras, die West Side Story. Make of our hearts one heart. One Hand, One Heart aus der West Side Story, gesungen von Kiri Tikanawa und José Carreras. Noch jemand, den man unbedingt kennen muss, weil irgendwann hat man dieses Lied mal gehört, nämlich ein Stück von Judy Garland. Auch Judy Garland wohnte im Dakota, 1922 geboren. Mit 15 hatte sie ihre ersten Auftritte in Filmen. Mit, sagen wir mal, so 16 hatte sie ihren richtig großen Erfolg, nämlich The Wizard of Oz. Und in diesem Film singt sie die Rolle oder spielt sie die Rolle der kleinen Dorothy, ein nervöses, lebenslustiges Kind, das immer aufgeregt durch die Gegend läuft und dem irgendwas immer gerade in den Sinn kommt. Und das will sie auch den anderen zeigen. Und so beginnt auch eigentlich dieser Film Wizard of Oz. Die kleine Dorothy kommt ganz aufgeregt angerannt und wird dann von den Eltern und von allen, die da rumstehen, gesagt, halt, hör da mal auf. Mensch. Ach, manchmal geh doch mal, irgendwo muss doch sein, muss es doch was geben, wo ich mal endlich meine Ruhe habe, sagt sich dann die kleine Judy Garland alias Dorothy. Danach war sie übrigens bis Mitte der 50er Jahre regelmäßig in den Hitparaden. Judy starb im Jahre 1969 in London. Hier ist Judy Garland mit einer Szene aus dem Film Wizard of Oz und dem Lied Over the Rainbow. Did the Toto? Dorothy, we're busy. Please, we're trying to count. Zeke, what am I going to do about Miss Gulch? Just because Toto chases her old cat. Listen, honey, I got them hogs to get in. Now look at Dorothy. You ain't using your head about Miss Gulch. Think you didn't have any brains at all? I have so got brains. Well, why don't you use them? Annie, really? You know what Miss Gulch said she was going to do to Toto? She says she now, was going to... Now, Dorothy, dear, stop imagining things. You always get yourself into a fret over nothing. Now, you just help us out today and find yourself a place where you won't get into any trouble. Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain. Chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why? Viele von den Künstlern, die ich habe singen lassen, die sind inzwischen schon verstorben oder, lange ausgezogen aus dem Dakota. Jemand, der erst in der letzten Zeit eingezogen ist, ist ein gewisser Harper Simon. Und wenn man sich jetzt fragt, wer ist denn Harper Simon? Harper Simon, Jahrgang 1972, ist der Sohn von Paul Simon. Und der dürfte schon dafür gesorgt haben, dass sein Söhnchen Harper da ein kleines Apartment kaufen kann. Harper Simon ist das gewesen, der jetzt im Dakota wohnt. Wishes and Stars. Harper Simon, der auch als Songschreiber, Gitarrist und Produzent und alles Mögliche agiert. Er ist eben, so wie sein Vater, Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum. Jetzt haben wir noch was von Yoko Ono. Auch sie wohnt immer noch im Dakota. Ich glaube auch, sie wird da nie wieder ausziehen. Und wenn, dann ähnlich wie Lauren Bacall. I'm not getting enough, singt sie hier. Man sagt ja immer, Yoko Ono kann überhaupt nicht singen. Ja, also dieses Stück finde ich eigentlich sehr gut gelungen, abgesehen davon. Auch diese Beziehung von Yoko Ono und John Lennon wurde ja immer, was will denn der damit? Ist doch auch seine Sache gewesen. Schlussendlich musste er doch zufrieden sein. Eigentlich habe ich gar kein Recht darüber zu urteilen, ob die zwei eigentlich zusammengepasst haben oder nicht. Sie haben. Schlussendlich haben sie zusammengepasst. Und wenn man heute vor dem Dakota steht, kann man in allen Sprachen dieser Erde hören, wie irgendwelche Fremdenführer ihren Kunden gerade sagen, das ist übrigens die Ecke, an der wurde John Lennon erschossen. Und wenn sie drüben in den Park gehen, da ist das Strawberry Field. Und da kann man sich hinsetzen und kann von John Lennon träumen und von Träumen allgemein und davon, dass Geld und Ruhm eigentlich nichts ist. Das war's. Zum Thema Dakota-Bildung, Musikzusammenstellung und ein Mikrofon. Frank Laufenberg. making a beat. Time is slipping away again. Still haven't got a clue. They say cats got 9 lives. I sure hope that's true. 'Cause I'm not getting enough. Not getting enough. I'm not getting enough. Rising on my face. Times are getting heavy again. I'm feeling black and blue. They say cats got 9 wives. I sure hope that's not true. 'Cause I'm not getting enough.